Ich liebe die eine, die schon so lange bei mir ist. Ich brauch nur sie, und ich glaub, sie braucht auch mich. Um mit uns zu reden, brauchen wir kein Wort. Sie ist ein Stück meines Herzens, darum gebe ich sie nie fort. Halt ich sie in meinen Händen, fängt sie gleich zu singen an. Und sie wird niemals müde, wenn ich so lange mit ihr übe. Schlanke Taille, schöner Hals. Und dann noch all die guten Seiten. Genau genommen sind es 6. Ja, ich liebe nur die eine. Hört, sie singt jetzt ihren Text. Eine, die schon so lange bei mir ist. Ich brauch nur sie und ich glaub, sie braucht auch mich. Um mit uns zu reden, brauchen wir kein Wort. Sie ist ein Stück meines Herzens, drum gebe ich sie nie fort.